»Was willst du, Herr?« sagten sie, wenn Bastian sie zur Rede stellte. »Du musst uns eben was zu tun geben.« Aber Bastian fiel nichts ein, und er vertröstete sie bis nach seiner Krönung, obgleich er selbst nicht wusste, was sich durch sie ändern sollte. Nach und nach wurde auch das Wetter immer trüber. Die Sonnenuntergänge, die wie fließendes Gold aussahen, gab es immer seltener. Der Himmel war meist grau und bedeckt und die Luft wurde stickig, kein Wind regte sich mehr. So kam langsam der festgesetzte Tag der Krönung heran. Die ausgesandten Boten kehrten zurück, viele von ihnen brachten Abgeordnete aus den verschiedensten Ländern Phantasiens mit, manche aber kamen auch unverrichteter Dinge wieder und meldeten, die Einwohner, zu denen sie geschickt worden waren, hätten sich schlankweg geweigert, an der Zeremonie teilzunehmen. Überhaupt gäbe es mancherorts heimliche oder ganz offene Rebellion. Bastian blickte reglos vor sich hin. »Mit all dem«, meinte Xaide, »wirst du gründlich aufräumen, wenn du Kaiser von Phantasien bist.« »Ich will, dass sie wollen, was ich will«, sagte Bastian. Aber Xaide war schon fortgeeilt, um neue Anordnungen zu treffen. Und dann kam der Tag der Krönung, die nicht stattfinden sollte, sondern als der Tag der blutigen Schlacht um den Elfenbeinturm in die Geschichte Phantasiens einging. Schon am Morgen war der Himmel von einer dicken, bleigrauen Wolkendecke überzogen, die es nicht recht Tag werden ließ. Ein banges Zwielicht lag über allem, die Luft war vollkommen reglos und so schwer und drückend, dass man kaum atmen konnte. Xaide hatte zusammen mit den 14 Zeremonienmeistern des Elfenbeinturmes ein äußerst reichhaltiges Festprogramm vorbereitet, das an Pracht und Aufwand alles übertreffen sollte, was es je in Phantasien gegeben hatte. Schon von den frühen Morgenstunden an wurde in allen Straßen und Plätzen Musik gemacht, doch war es eine Musik, wie man sie bis zu diesem Tag noch nie im Elfenbeinturm gehört hatte. Wild, kreischend und doch monoton. Jeder, der sie hörte, begann mit den Füßen zu zucken und musste, ob er wollte oder nicht, tanzen und hüpfen. Niemand kannte die Musikanten, die schwarze Masken trugen, und niemand wusste, wo Xaide sie hergeholt hatte. Alle Gebäude und Häuserfronten waren mit grellbunten Fahnen und Fähnchen geschmückt, die allerdings, da kein Wind ging, schlaff herunterhingen. Längs der Hauptstraße und rundum auf der hohen Mauer des Palastbezirks waren zahllose Bilder angebracht, kleine und riesengroße, die alle ein und dasselbe Gesicht zeigten, das Bastians, immer wieder und wieder. Da der Magnolienpavillon noch immer unzugänglich war, hatte Xaide einen anderen Platz für die Thronbesteigung vorbereitet. Dort, wo die spiralförmige Hauptstraße vor dem großen Tor in der Palastmauer endete, sollte auf den breiten Stufen aus Elfenbein der Thron aufgestellt werden. Tausende von goldenen Weihrauchbecken qualmten hier, und der Rauch, der betäubend und doch zugleich aufreizend roch, floss langsam über die Stufen, über den Platz, die Hauptstraße hinunter und drang in alle Seitengassen, Winkel und Räume.